Im Studio ist unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Wir haben es eben gehört, 5 Oscars bekam Das Schweigen der Lämmer, aber Jonathan Demme, der hat ja auch Philadelphia, den ersten AIDS-Film gemacht und sogar Serien wie Columbo. Was verbinden Sie denn persönlich mit ihm? Naja, erst mal ganz viele lange Nächte, als ich Anfang der 80er Jahre nach Berlin gekommen bin. Da gab es ja noch Mitternachtsvorstellungen und da lief eben 1984 der tolle Konzertfilm Jonathan Demme, Stop Making Sense, über die Talking Heads. Und da sind wir ganz häufig reingegangen, mindestens 10-mal. Und mehrfach. Dieser Konzertfilm hat ja dann auch wirklich Kinogeschichte geschrieben, weil Jonathan Demme es immer wieder geschafft hat, dass man sich wirklich live wie in einem Konzert fühlte. Also es war jedes Mal eine neue Erfahrung. Jedes Mal dachte man, ach, man ist wieder auf einem Konzert. Also das war ganz toll. Und dann habe ich ihn einfach dafür bewundert, dass er war ja schon ein Genre-Regisseur, hat viel Thriller gedreht, dass er aber immer auch so ein bisschen die weibliche Perspektive mit reinbekommen hat. Also er hat ja einen Frauengefängnisfilm am Anfang seiner Karriere gedreht. Und das sind ja immer so Exploitation-Filme gewesen. Aber genau den voyeuristischen Blick auf Frauen hat er zum Thema gemacht. Ja, und dann beim Schweigen der Lämmer hier Jodie Foster, da erinnere ich mich noch an so viele Szenen, zum Beispiel am Anfang, wenn sie dann in die oberste Etage gerufen wird, um den Auftrag zu bekommen. Am Anfang ist der Aufzug noch voll und dann oben angekommen ist sie ganz alleine im Aufzug. Und das steht auch so für die Einsamkeit ihrer Figur. Und wenn sie dann mit Hannibal Lecter redet, spricht er sie ja irgendwann auf die Schuhe an und sagt, sie tragen billige Schuhe. Deshalb spürt man an, woher sie kommen. Und sie wollen aber hoch hinaus, sie wollen Karriere machen. Und das finde ich alles sind so Details, die diesen Film wirklich zu einem Psychothriller auf ganz vielen Ebenen gemacht haben. Und deshalb hat er sich ja auch seine 5 Oscars verdient. Ja, und mit dem Stichwort weibliche Perspektive kriegen wir vielleicht auch den Schlenker hin zu den Filmen der Woche, nämlich 2 Filme von 2 Regisseurinnen. 17 heißt der eine Coming-of-Age-Geschichte und ein Regiedebüt und Der traumhafte Weg von Angela Schanelek, einer recht eigenwilligen Regisseurin. In diesem Film kreuzen sich die Wege von Paaren, ohne dass sie voneinander wissen, dass sie ihre Geschichten kennen. Das wiederum war für mich eine interessante Vorstellung, die mir durch den Kopf ging oder die mich manchmal beschäftigt, wenn ich auf Plätze gucke und mir ja klar ist, dass so viele unterschiedliche Biografien und Leben sind und ich weiß davon aber nichts und käme, wenn ich etwas wüsste, doch in eine privilegierte Situation, in der jetzt eben der Zuschauer ist. Ja, Anke Lewicke, macht diese von der Regisseurin beschriebene privilegierte Situation, was macht die mit Ihnen? Was macht die mit den Zuschauern? Naja, sie gibt mir eine unheimlich schöne Freiheit, weil ich mich ganz anders auf die Figuren einlassen kann, weil ich mich einfach den Figuren überlassen kann. Also der Film fängt 1984 in Griechenland in den Ferien an. Da gibt es Kenneth, das ist ein Musiker aus England, und Therese, eine junge Deutsche, und die finanzieren ihre Ferien durch Straßenmusik. Dann erfährt er, dass seine Mutter einen Unfall hatte. Die beiden trennen sich, kommen irgendwann noch mal für eine Nacht zusammen, aber dann gibt es keine gemeinsame Zukunft mehr, aber vielleicht einen gemeinsamen Sohn. Dann ist man auf einmal 30 Jahre später in Berlin. Da lernt man ein ganz anderes Paar kennen. Da geht es um eine Schauspielerin, die sich gerade von ihrem Mann trennen möchte, und sie haben eine Tochter, die ist eine gute Fußballerin, die bricht sich ihren Arm, und der Sohn, der sie behandelt, ist der Sohn von Therese. Also Therese ist mittlerweile auch in Berlin, und wenn die Schauspielerin aus dem Fenster guckt, sieht sie einen Obdachlosen, und bei dem Obdachlosen handelt es sich um Kenneth. Und das Schöne ist, wir wissen das alle als Zuschauer, und dadurch, dass wir es wissen, wissen wir aber auch, dass das Leben durch so viele Zufälle gekennzeichnet ist und dass vielleicht auch manchmal Lebensentscheidungen wie Trennung auf Zufällen berühren können. Also dass es nicht immer eine Zwangsläufigkeit oder Gründe dafür gibt. Und das zeigt uns einfach Angela Schanelek in ihrem Film, ohne dass sie uns das erzählen muss. Und wie macht sie das? Wie sie das macht, das Schöne ist, dass diese Regisseurin sich immer auf die Orte einlässt. Also ihre ihre vorherigen Filme hießen dann auch immer Marseille, Orly oder Plätze in Städten. Und hier ist es eben am Anfang Griechenland. Und das ist so schön, wie sie dieses junge Liebespaar da einfach zeigt. Man geht durch den Wald, man sieht einfach, wie der Wind durch die Haare rauscht. Man sieht einfach, wie die Füße sich ihren Weg suchen. Das hat so eine schöne Sinnlichkeit. Und dann später in Berlin, dann ist es eben so das neue Berlin rund um den Hauptbahnhof. Da ist ja noch eigentlich Orte, wo noch nicht so richtig Leben eingezogen ist. Und das passt dann zu den Figuren, weil die ja mit ihren Gefühlen auch im Transit sind. Und das ist vielleicht das Besondere bei Angela Schanelek. Es ist nicht eine Szene nach der nächsten, die dann einen Sinnzusammenhang ergeben, sondern jeder Moment zählt für sich. Es ist so ein unmittelbares Sehen. Also man muss die Figuren gar nicht verstehen, sondern man sieht dem Leben einfach bei der Arbeit zu. Man sieht, wie sie durch ihr Leben, durch ihre Orte gehen. Kommen wir von Der traumhafte Weg zu einem anderen Film, der morgen in den Kinos anläuft. 17, das Regiedebüt von Monja Art, das den Max-Ophüls-Preis gewonnen hat. Ein Film über die Pubertät, das Erwachsenwerden, die erste Liebe, ja, und so die verschlungenen Pfade der Gefühle. Wir haben im Internat gerade drüber geredet, ob es im Leben nur um Sex geht oder ob es auch Gefühle gibt. Ja, und die Sapsi ist natürlich der Meinung, dass es nur um Sex geht. Ist so. So ein Blödsinn. Es gibt auch Liebe. Was sagst du dazu? Das ist ja eigentlich, Anke Lewicke, so ein Filmthema, was x-fach verhandelt ist. Also wie macht man es denn dann noch neu? Ja, das Schwierige ist ja immer, dass es einerseits darum geht, so die Leichtigkeit, die Schönheit der Jugend einzufangen und gleichzeitig aber eben auch dieses Schwere, dass man sich mit seinen Gefühlen noch so alleingelassen fühlt. Und das schafft die Regisseurin so unheimlich schön. Es geht eben um Paula, die verliebt ist in eine Mitschülerin. Das wird alles nur über Blicke erzählt und diese Paula bekommt aber gar nicht mit, dass auch dieses andere Mädchen ihr Blicke zuwirft und dann lässt sie sich eben auf einen Jungen ein, weil man es eben so macht und das sind dann so schöne Momente. Der Junge sitzt dann noch in seinem Jugendzimmer und hat noch so ein Kaninchen, schreibt ihr über SMS, dass er eben gerade Lust auf sie hat und genau an dieser Schwelle ist der Film die ganze Zeit mit seiner Kamera, an dieser Schwelle zum Erwachsenwerden, also man ist so in Augenhöhe mit diesen Jugendlichen und man schaut gar nicht auf sie herab und denkt, ach, das habe ich aber so oder so erlebt, sondern man ist so richtig mit ihnen mittendrin. Das hört sich gut an. Das ist auch schön, weil man eigentlich vergisst, dass es ein Coming-of-Age-Film ist. Also man ist wirklich so richtig mit drin und gleichzeitig macht der Film aber eben auch noch so Nebenschauplätze aus. Also es geht auch einfach um Elternhäuser, wie ist die Stimmung mit den Eltern und es geht vielfach eben aber auch um die Literatur. Paula ist unheimlich begabt, was Französisch betrifft und es ist wirklich ganz toll, was sie dann über Marcel Proust zu sagen hat und wie Marcel Proust wiederum die Liebe interpretiert. Anke Lewicke über 17, den Debütfilm von Monja Art und den anderen Debütfilm Der traumhafte Weg von Angela Schanelek. Beide laufen morgen in den Kinos an.